1. Du, Menschensohn, sollst gegen Gog prophezeien und verkünden, dass Gott, der Herr, sich gegen ihn, den Herrscher von Rosh, Meshech und Tubal, wendet. 2. ICH wer dich lenken, dich ausdem Orsisten Norden herbeiführen und dich schließlich zu den Bergen Israels bringen mein Urteil zu vollstrecken. 3. Dort wird ICH dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und dafür sorgen, dass dir die Fehl aus deiner rechten Hand entfallen. 4. Auf den Bergen Israels wirst du zusammen mit all deinen Truppen und den verbündeten Volken fallen, ICH überlast dich den Raubvogeln und will den Tyrann als Nahrung. 5. Du wirst auf dem offenen Feld sterben, den ICH habe Diocese Erteil bereits gesprochen, erklärt Gott, der Herr, in seiner Autorität. 6. ICH wird für über Magog und über die Bewohner der Fernen Kusten senden, die sich in falscher Sicherheit wiegen, damit sie erkennen, dass ICH der Herr bin. 7. Meinen heiligen Namen wird ICH inmitten meines Volks Israel bekannt machen und nicht lange zulassen, das in Tweet wird, damit all Nationen mein Heiligkeit begreifen. 8. Dieser Tag, von dem ICH zuvor gesprochen habe, rückt unaufhaltsam nah und wird gewiss eintreten, lautet die feierliche Erklärung Gottes, des Herrn. 9. Dann werden die Bewohner der Stadt Israels hinausgehen und die zurückgelassen in Rüstungen, Schilder, Bogen und Speer 7 Jahre lang als Brennmaterial verwenden. 10. Sie werden kein Holz mehr auf den Felden sammeln oder in den Walden fallen müssen, da sie die Waffen verbrennen, so werden sie die Genogen berauben, die sie zuvor berobt haben. 11. An jenem Tag wird ICH Gog einen Begrabnisplatz in Israel zuweisen, namlich das Tal Abarim ostlich des Meers, das man nach der Bestattung Gogs und Seins hiers umbenennen wird. 12. Das Haus Israel wird 7 Monate lang damit beschäftigt sein, die Toten zu begraben, das Land rituell von der Unreinheit zu reinigen. 13. Die gesamte Bevölkerung des Landes wird bei der Bestattung helfen und dieser Tag, und ICH mein Herrlichkeit offenbar, wird ihnen zu großem Ansehen verhelfen. 14. Man wird Männer auswahlen, die das Land standig durchstreifen, die verbliebenen Leichen aufzuspüren und zu begraben, damit die Reinigung nach 7 Monaten abgeschlossen werden kann. 15. Wenn dies Männer das Land durchsuchen und menschlich nocken finden, sollen sie ein Markierung setzen, bis die Totengräber sie im Tal des Heers Gogs bestattet haben. 16. Auf dies Weise werden sie das gesamte hier begraben und die Verunreinigung des Landes durch die konsequente Besiedigung der Überrest binden. 17. Du, Menschensohn, sollst im Auftrag Gottes Allvogel und Wilden Tier herbeirufen, damit sie sich zu einem großen Opfermahl auf den Bergen Israels versammeln. 18. Sollt das Fleisch von Helden verzehren und das Blut der Magtigen der Oder trinken, als wären sie gemastet tier aus der Region Bastian. 19. Bei diesem Opfermahl, das ICH für Jug vorbereitet habe, dürft so viel Fett essen und Blut trinken, bis vollkommen gesättigt und berauscht seid. 20. An meinem Tisch werdet jucken Ferden, Wagen lenken und tapferen Kriegen aller Art sat essen, spricht Gott, der Herr. 21. ICH wird mein Herrlichkeit unter den Nationen offenbaren, so dass Volke das gerecht strafgericht sehen, das ICH mit meiner Macht vollzogen habe. 22. Von diesem Tagen wird das Haus Israels zweifelsfrei erkennen, das ICH, der Herr, Gott bin und sie fortan beschütz. 23. Auch die anderen Volke werden begreifen, dass Israel nur wegen seiner eigenen Schuld und untrue in die Verbannung gehen must, weshalb ICH mich vorübergehend von ihnen abwandt. 24. ICH habe sie entsprechend ihrer Unreinheit und ihrer zahlreichen Verge hen behandelt und mein Angesicht vor ihnen verborgen, indem ICH sie ihren Feind den Jubilees. 25. Die schall verkündet Gott, der Herr, nun wird ICH das Schicksal Jacobs wenden, mich des gesamten Hauses Israel erbarmen und mich leidenschaftlich für die Ehre meines heiligen Namens einsetzen. 26. Sie werden ihr Schande und ihr Fruhe untrue Verge sein, sobald sie wieder in Sicherheit in ihrem eigenen Land wohnen, one von jemandem bedroht zu werden. 27. when ICHSIEAUS den Landen ihre Feinde zu Rückbringen und SIE Weed of Assembly, word ICH vor den Organ Weiler Volker main Heiligkeiten ihnen demonstrieren. 28. Dann werden SIE erkennen, dass ICH er Gott bin, da ICH SIEs war in die Verbannung schickte, SIE nun aber one Ausnahme in ihr Heimat zu Rückfuhr. 29. ICH word mein Angesicht nie wieder vor ihnen verbergen, da ICH meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott, der Herr.